Aus Anlass des 66. Jahrestages der Übergabe des Restes der südkoreanischen Armee auf Operationskontrolle in der Kriegszeit an die USA nahm der Sprecher der Vertretung der koreanischen Volksarmee in Panmunjom am 20. Juli eine Stellung. Darin hieß es: Das böse Streben der USA nach militärischer Herrschaft über ganz Korea und der absurde Traum des südkoreanischen Lee Seung-man-Regimes davon, gestützt auf die USA nach Norden vorzurücken, stimmten miteinander überein, sodass im Juli 1950 das sogenannte Daejeon-Abkommen abgeschlossen wurde. Dass die US-Armee das Recht der südkoreanischen Armee auf Operationskontrolle in der Kriegszeit völlig übernimmt und sie ausübt, wurde gesetzlich garantiert und ging als Tragödie und Schande in die Geschichte der Spaltung der koreanischen Nation ein. Die Welt nennt heute Südkorea die konsequente Kolonie und den 51. Bundesstaat der USA. Einer der wichtigen Gründe dafür ist es, dass Südkorea schon 66 Jahre lang die elementare Militärgewalt den äußeren Kräften überlassen hat, was eine Schande ist. Bei jedem antiamerikanischen Aufstand der südkoreanischen Bevölkerung versuchten die USA mit allen Mitteln das Recht auf Operationskontrolle in der Kriegszeit, das Hauptmittel der ewigen Besetzung Südkoreas, zu bewahren. Die angebliche Drohung und Provokation Nordkoreas galten als Grund der Verlängerung der Frist der Übergabe des oben genannten Rechtes. Unter Aufhetzung des gegenwärtigen südkoreanischen Bakunin-Regimes machten die USA es bekannt, dass man jene Frist so lange auf unbestimmte Zeit aufschiebt, bis alle drei Bedingungen, also die Schaffung der sicheren Umwelt auf der koreanischen Halbinsel, Ausstattung der südkoreanischen Armee mit hauptsächlicher militärischer Fähigkeit und die Erhöhung der Fähigkeit für Entgegnung gegen die Atomwaffen und Raketen Nordkoreas vorhanden sind. Unter absurdem und frechem Vorwand wollen die US-Amerikaner das Recht auf die Operationskontrolle in der Kriegszeit ihren Händen haben. Wenn sie es den Südkoreanern übergeben, dann haben sie keinen Grund mehr, in Südkorea weiter zu bleiben und sich in die koreanische Frage einzumischen. Mit Hilfe der Kraft der USA will die südkoreanische Regierung die Konfrontation mit Landsleuten fortsetzen und um jeden Preis den blöden Traum von Wiedervereinigung durch Einverleibung verwirklichen. Die inneren Verhältnisse um das Recht auf Operationskontrolle in der Kriegszeit stellen eine Anklage dar, wie hartnäckig die feindliche Nordkorea-Politik der USA und die Umtriebe Südkoreas für die Auseinandersetzung mit der DEVRK sind und wie komisch das Spiel nach den Interessen des Herrn und des Dieners ist. Die USA und die südkoreanische Regierung sollen den Trend richtig einsehen. Die US-Amerikaner müssen ihre böse Absicht zur ewigen Besetzung Südkoreas aufgeben und sofort nach Hause zurückgehen.